Perfekt, perfekt, perfekt. Das ist einer der Augenblicke, den niemand von uns je vergessen wird. Norman, bist du bereit? Ich bin bereit. Ted, bist du bereit? Bereit. Okidoki, Norman. Fang an. 2, 3, 4! Wenn du mich nicht mehr willst, dann renn mir nicht nach. Wenn du nicht fühlst und in Gefühlen fühlst, wenn du mich doch hast, dann die Gründe haust, dann bleib doch weg, geh mir auf den Weg. Wenn du mich doch schaust du mich an, sieh doch einfach nicht hin. Deine Aggression hat doch keinen Sinn. Liebe oder Hass, oder macht's dir einfach nur Spaß, oder wie oder was hast du gesagt?